Am 6. April wurde das brasilianische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, anlässlich des Tages der Sonne verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens und der unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung wie Festzusammenkunft, Filmvorführung, Bücher- und Fotoausstellung zu organisieren.